from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Was ist das? Das ist nichts. Das ist nichts, keine Playoffs, nicht. Diese Playoffs nicht. Ey, nicht. Nein. Nein, nicht. Nicht diesmal. Ey, mit 44, Alter, zu Hause. Mit 40 zur Halbzeit zurückliegen, Phil, wie kann das sein? 130, Mann! 130. 86. Was ist das für ein Ergebnis? Preseason. Mit 40 zur Halbzeit, Mann, überleg dir das mal. Du wurdest in Spiel 1 verhauen. In Spiel 2, du machst dir 3 Tage lang Gedanken, Adjustments, dies, das, Videoanalyse, neue Matchups hast du nicht gesehen und liegst dann zur Halbzeit mit 40 zurück. Wir müssen offensichtlich Brad Stevens reevaluieren. Ja, kann doch nicht wahr sein. Ja, ich sag mal so, Phil. In der ersten Runde wurde er von Fred Hoiberg zercoacht. Fred Hoiberg ist der schlechteste Coach der gesamten Brad Stevens Liga. Wurde zercoacht in den ersten beiden Spielen. Ich meine, Nate McMillan ist so schlecht wie der und ich hasse Nate McMillan. Dann Lucky Punch, dass Rondo verletzt war und jetzt gegen Cleveland wird er von LeBron zercoacht und am Nasenring durch die Arena gezogen. Krass. Zu Hause. Und ich meine, diejenigen, die Nasenringe haben, also in der Tierwelt, die können sich ja wenigstens verteidigen. Die würden sich wenigstens aber wehren. Aber ein Lamm ist das. Ein Lamm. Es gab so in der Geschichte der NBA, hat noch nie ein Team in den Playoffs mit 40 Punkten zurückgelegen, geschweige denn zu Hause. Nimmst du schon auf? Ja. Ja, dann scheißen wir aufs Intro. Herzlich willkommen, alle Leute, die uns zuhören heute. Das ist ein Emergency Pod. Genau. Wir haben uns eine halbe Stunde lang die Augen gerieben und haben jetzt im Prinzip ganz rote Augen. Aber das Ergebnis wird nicht besser. Man könnte theoretisch auch sagen, wir sind noch frustrierter und enttäuschter als Paul George und Gordon Hayward. Boah, ja, krass, ne? Denn die sind nicht eligible für die Supermax Extension. Sehr viel Denglisch oder Neudeutsch heißt, dass sie nicht jeweils 5 Jahresverträge mit über 200 Millionen Dollar unterschreiben können, weil sie eben nicht die Klausel oder den Performance Kicker eben erreicht haben, in eines der 3 All-NBA Teams gewotet zu werden. Ja, scheiße für Indiana und für Utah, würde ich sagen. Die Verhandlungsposition ist auf jeden Fall nicht besser für beide. Im Gegenteil, du sagst es, genug Geld machen sie auf jeden Fall und auch in 4 Jahren werden sie wahrscheinlich noch einen weiteren Kontrakt unterschreiben können, insofern. Ist aber generell die Frage, ob ich jetzt... Für die kleinen Märkte. Entschuldige, Phil. Ist aber generell die Frage jetzt im Angesicht der aktuellen Playoffs, ob ich jemandem 230 Millionen geben will oder 2 Leuten, die gerade 4-0 verhauen worden sind. Wer weiß. Ja, also ich meine, generell muss man das natürlich ein bisschen von der regulären Saison wegnehmen, das Geschehen jetzt in den Conference Finals. Und generell wird Boston, auch wenn sie jetzt irgendwie haushoch rausfliegen, eine gute Saison gespielt haben. Aber es hinterlässt natürlich schon so ein bisschen einen bitteren Geschmack im Mund, wenn man jetzt überlegt, okay, dann haben die ganzen Unkenrufe, die da sagen, dass man warten muss, bis LeBron seine Karriere beendet, ja vielleicht doch irgendwie ein bisschen Wahrheit. Und das ist natürlich schon wie nichts anderes eigentlich eine Erklärung des eigenen Versagens, weil so groß auch LeBron ist, auch im gesamten Spiel, sage ich mal, und in der Historie der NBA, nicht mal von Michael Jordan haben die gegnerischen Teams das gesagt. Und da gab es nochmal wesentlich mehr Gegenwehr, wenn man an Olajuwon denkt, an Barkley, an Malone, an Stockalone und so weiter und so fort. Das ist eine ganz andere Sache gewesen. die Bad Boys und so weiter. Ja, ich meine, wie viel sind denn, also wie aussagekräftig ist denn überhaupt dann die, sind dann die All-NBA-Teams? Ich meine, bei Utah jetzt eins unserer Lieblingsteams in der Regular Season, Rudy Gobert steht als Defensive Player of the Year in der bei den Nominierten zur Wahl, ist im Second Team All-NBA und alle regen sich darüber auf, dass Gordon Hayward nicht da drin ist in den All-NBA-Teams. Bei einem Team, was gerade 4-0 aus den Playoffs rausgeflogen ist. Zwei ja. Spieler, die ja, nach Meinung vieler zu den 15 Besten der Liga gehören. Also vor allem, wenn es dann zwei gewesen wären. In dem Fall, ja, das wäre natürlich ja. schon krass gewesen. Ja. Aber das hat natürlich mit den Positionen zu tun. Wir haben einfach nicht so dominante Center in der Liga. Und die, die dominant sind, spielen teilweise bei schlechten Teams, so wie bei Boogie Cousins. Insofern wenn man jetzt die 15 besten Spieler unabhängig von Positionen genommen hätte, dann wäre wahrscheinlich kein einziger Center im Team gewesen, bis auf Anthony Davis. Nö. Ja, insofern, ich glaube, da gibt es auch nicht so viel darüber zu reden. Die Teams sind sind eigentlich von selber aufgestellt. Wir haben die ja auch aufgestellt. Vielleicht sprechen wir noch kurz über einen Punkt, den du erwähnt hattest, mit dem Geld und das mögliche Sponsoren und die Finanziers dieses gesamten Geldrausches und Goldrausches nicht ganz so happy sind. Anschließend werden wir natürlich dann die Serien in trotzdem epischer Länge detailliert reisen. Ja, gut, ich meine, die TV-Anstalten haben natürlich ordentlich Geld reingepumpt mit den neuen Verträgen. Der Salary Cap ist hochgegangen, das habt ihr alle mitbekommen. Aber jetzt ist es wohl so, dass im Vergleich zu den letzten Jahren die TV-Ratings in den USA in der Regular Season im Durchschnittswert, ich glaube der letzten 4-5 Jahre oder so, in diesem Jahr minus 15% Einschaltquote hatten und die Playoffs aktuell minus 10%. Jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass dann alle sowieso nur auf die Finals gewartet haben und die Basketballfans, dann wieder alle einschalten werden. Nur ist das natürlich A für die TV-Anstalten, die machen das ja nicht aus Spaß an der Freude oder allein nur aus den Zuschauern, sondern das Geld wird natürlich planbar direkt oder die Investitionen wird direkt geplant auf Werbegelder. Das ist der Grund, warum es diesen hohen Salary Cap gibt, weil die TV-Anstalten sich davon versprechen, in den nächsten Jahren unheimlich viel an Werbegeldern einzunehmen. Jetzt ist es aber so, generell im Marketing oder auch wenn du TV-Spots buchst, dass du von einem gewissen Level ausgehst, was du in der Buchung brauchst, um gegen den Wettbewerb, also höher sichtbar zu sein als der Wettbewerb mit deiner Marke oder gleich viel oder wie auch immer. Wenn allerdings weniger Leute zugucken, dann sind die TV-Spots natürlich automatisch nicht mehr so viel wert wie vorher. Also ein Super Bowl-Spot oder ein Spot direkt vor der Tagesschau in Deutschland oder so, wo potenziell sehr viele Leute vor den Fernsehgeräten sitzen, ist natürlich teurer als ein Spot irgendwie im Nachmittagsprogramm. Insofern, wenn jetzt bei der NBA weniger Leute zugucken, dann werden diese Sachen auch günstiger. Ergo, die TV-Anstalten nehmen weniger ein. Ergo, es wird mit Sicherheit zu Nachverhandlungen kommen. Ja, sehr interessant. Wir haben da eine längere Diskussion oder eher eine Unterhaltung gehabt darüber, auch über Netflix war das. Man kann das natürlich ein bisschen analog sehen. Netflix ist natürlich ein ganz anderes Produkt, aber wir haben angefangen eben über ESPN zu reden und da dann den Schwund an Subscriptions, also an Leuten, die eben so ein Paket gebucht haben mit ESPN. Das ist ja im Prinzip sowieso mehr oder minder gezwungen, weil wenn man sich jetzt vorstellt, in Deutschland gäbe es noch Kabelfernsehen, dann hat man natürlich viele Channels. Wenn man also jetzt irgendwie die ganze Zeit nur Discovery Channel sehen möchte und das ist im selben Paket wie Sport oder so, weil es Sport und Erlebnis heißt, man guckt aber nie ESPN, dann hat man trotzdem ESPN unterstützt. Und das diversifiziert sich natürlich viel mehr mittlerweile, dadurch, dass man on-demand guckt, wann man möchte, online. Ich glaube, die NBA ist da auch halt teilweise ein bisschen schwierig, weil sie ihr eigenes Produkt natürlich selber vermarktet mit dem League Pass. Das kann man noch ein bisschen kaschieren, indem man eben sagt, dass internationale Zuschauer dann eben keine andere Möglichkeit haben. Man kann aber auch eben den League Pass in Amerika kaufen und dann hat man halt sehr viele Lizenzprobleme, weil dann irgendwie der League Pass aber das ESPN-Spiel nicht überträgt, weil man dann den ESPN kaufen muss. Und das ist ehrlich gesagt echt gar keine runde Sache. Und ich glaube, das wird zu einem riesigen Problem werden, weil schon jetzt eigentlich eine riesige Lücke klafft zwischen Revenue, Umsatz und natürlich auch damit entsprechend auch Spielergehälter in NBA und wie viel Geld man damit machen kann. Es ist natürlich noch eine Cash Cow. Du bist da eher noch der Experte, was so ein bisschen ja Return on Investment betrifft im Prinzip. Aber ich kann das ehrlich gesagt nur sehr, sehr schwer sehen, dass man da noch dieselben Erträge machen kann wie vor 5 oder 10 Jahren. Ja, und das Vermarktungskonzept der NBA mit dem League Pass, das geht dann natürlich auch zurück. Also das wird dann, also ich sag mal, für den Preis, den die hier in Deutschland aufrufen, wenn man nicht jetzt andere Möglichkeiten findet, den League Pass zu kaufen, dann sind das ja irgendwie 200 Euro im Jahr. Da ist die Frage, wie viele Leute da noch bereit sind, diese Kohle auszugeben. Ich habe heute Morgen mit einem Freund gechattet, der meinte, ja gut, dann kann ich auch in der Regular Season Videotext gucken wieder, wie früher, mir die Ergebnisse reinziehen. Sat 1. Und ja, genau, Sat1 oder CNN-Tafel. Immer ab Seite 200, immer Sport. Ja, und bei CNN war es früher, das kenne ich noch auf dem Fernseher meiner Eltern früher, Tafel 570. Bei CNN kriegte man immer morgens die Ergebnisse. Ja, dann kannst du dir überlegen, ob du die Kohle investieren willst und dir vielleicht wirklich nur für einen Fünfer oder einen Zehner pro Spiel dann die Finals-Spiele kaufst. Aber das ist auch nicht im Sinne des Erfinders und gerade nicht in der Selbstwahrnehmung, die die NBA eigentlich von ihrem Produkt hat. Aber jetzt hört sich das alles sehr schwarzmalerisch an, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich schockiert, ob der fehlenden Competition in diesen Playoffs, weil das macht einfach, die Regular Season ist schön, da gibt's immer 1000 Stories, über die wir auch in epischer Breite gesprochen haben, die auch oftmals nichts mit dem Sport zu tun haben, das ist für Basketballfans immer super interessant, aber eigentlich freut man sich ja auf das Ende des Jahres und wenn das dann so enttäuschend ist, dann sind die ganzen Stories während der Regular Season auch irgendwie nicht mehr so viel wert und nicht mehr so spannend. Ja, und das ist ja auch, wenn man sich jetzt mal die Hardcore-NBA-Fans anschaut, viele von euch wird das betreffen, uns natürlich dann dementsprechend auch. Ich habe kein Problem damit, wenn mal irgendwie ein paar Spiele schlecht sind. Man kann da immer ein paar Nuggets rausnehmen. Auch in der regulären Saison hat man im Prinzip ja sowieso knapp 30 Teams, wo man irgendwie ein bisschen was gucken kann und was findet, ob sei es ein Spieler oder eine Spielphilosophie. Das ist in den Playoffs natürlich nicht mehr ganz so möglich, weil du da einfach natürlich wesentlich weniger Spieler hast und da verlangt man dann natürlich schon ein bisschen Qualität. Und wenn es, wenngleich es natürlich schon einige sehr, sehr gute Partien gab, ist es generell schon so, dass die Serien sehr einseitig sind. Und da hilft es dann auch nicht, wenn man irgendwie mal in einem Sweep ein kompetitives Spiel hat. Sogar die Serie Washington gegen Boston waren ja im Prinzip nur zwei enge Spiele, das Game 7 und was war es, das Game 5, glaube ich. Und sonst waren es auch alles fast über 15 Punkte Abstand. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, sowohl was die Fanseele betrifft, als auch das Marketing. Wir wissen es alle, viele von den eher Casual-Fans, die schalten dann natürlich aus. Insbesondere gestern, wenn es dann irgendwie minus 40 ist. Kein Mensch will irgendwie James Young sehen oder sowas. Das ist, glaube ich, echt nicht so super. Nee, bei Boston gegen Washington gab es keinen einzigen Auswärtssieg. Nicht so schön, aber ich glaube, wir müssen natürlich dann trotzdem, ja, wir sind euch das ja im Prinzip schuldig, dann doch ein bisschen in die Serien einzutauschen, so langweilig es auch sein wird. Insofern werden wir das jetzt machen. Wir versuchen es kurz zu halten, aber sollen wir loslegen? Ja, warum nicht? Mit welcher möchtest du denn anfangen? Alles klar. Boston, denke ich. Wir fangen mit Boston an und gehen danach in den Westen. Okay. Okay, los geht's. What the fuck is going on? Fuck! What the fuck are you doing? Fuck you, okay? Ari. Fuck you. No, hold on a second. Ari, say it out loud. I am a fucking idiot. Fuck! That's all right. What the fuck? Wake the fuck up! Fuck you, Plant. Fuck you, fucking 20-inch screen. Fuck you, you fucking stupid fucking balcony. Fuck you the most! I don't give a fuck! Jesus. Shut the fuck up, Lloyd. Okay, who the fuck are you and what are you doing? Go. You so much as I fuck another agent in this building, I will deport you naked to the Taliban. Hey, dumb fuck. As the French might say, no, I fucking cannot. Fuck. Fuck! I feel bad for him now. Fuck him. Like the great philosopher Sun Tzu said, when you're done fucking your enemies, fuck them some more. I'm going to knock you the fuck out. So don't waste my fucking time. Fuck me. Daddy! I'm sorry, buddy. I'm sorry, but holy shit. Are we? Rusty cunt bucket. Fuck! I wasn't laughing. Fuck!